Brot und Spiele von Scheikmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 5. Lektor Wladimir Gorki. Seine Mutter trat nahe an den Lektor ran und erklärte unversehens, dass ihr Sohn heute sein Projekt vorzuzeigen habe und um Auskunft bitte, ob des genauen Vorgehens. Der Herr, der sich als Wladimir Gorki vorstellte, strich sich geflissentlich über seinen grauen Bart und beobachtete Herrn S. mit starrenden, grauen Augen, die sich tief in seine Seele zu bohren schienen. Herr S. griff sich daraufhin verlegen an die Stirn, schüttelte leicht den Kopf und wäre am liebsten vor Scham im Erdboden versunken. »Nun, die ausgewählten Studierenden«, setzte der Lektor dann mit tiefer Stimme, langsam aber deutlich sprechend an, »würden ihre Projekte allesamt im Amphitheater vorführen und einen 45-minütigen Vortrag darüber halten, der anschließend sowohl von den Besuchern als auch von den Lektoren zu bewerten sei«, erklärte der Mann, während er Herrn S. beständig musterte und ihm partout nicht gedachte, aus den Augen zu lassen. »Ihr Sohn, werte Madame«, wie der Lektor ergänzte, »ist jedoch keiner dieser ausgewählten Studenten, da weder über ein ihm bekanntes außergewöhnliches Talent verfüge, noch den Anschein habe, besonders intelligent oder strebsam zu sein. Er ist ein Tunichtgut, der ja zu guter Letzt noch nicht einmal über ein ordentliches Projekt verfüge und könne somit nicht an dem heutigen Wettbewerb der ordentlichen Abschlussprüfung Studierender dieser hoch angesehenen Fakultät«, wie sich Lektor Gorki rasch verbesserte, »teilnehmen, geschweige denn hoffen zu können, je einen gültigen Studienabschluss zu bekommen.« Er erklärte Herrn S. lautstark als nicht tragbar für diese Universität und stellte sogar die umliegenden Besucher tief anblickend den gesamtgesellschaftlichen Wert Herrn S. in Frage, wobei er die Stirn zur Überraschung Herrn S. sogar noch tiefer in Falten zu legen pflegte, als sie es nicht ohnehin von Natur aus bereits war. Damit wies er jetzt zum Schrecken Herrn S. plötzlich eine immense Ähnlichkeit mit einem sehr bekannten ehemaligen russischen Revolutionären auf, der während dem harschen Urteil des Lektors total in sich zusammengesunkene Herr S. vermochte sich nur mit Mühe und großem Beistand seiner Familie wieder aufrappeln. Herr S. überredete seinen Vater niedergeschlagen dazu, nun aufzubrechen. Es würde nicht besser werden und den Rest des Geschehens könne man ohnehin in der morgigen Ausgabe der Lokalzeitung lesen. Auf dem Weg zurück zum Auto aber bemerkten sie, dass bereits zahlreiche Brandherde gelegt worden waren, an denen nun Besucher, teilweise amüsiert grinsend, fallweise wild disputierend davorstanden. Plötzlich schrillte durch die einsetzende Dämmerung in unmittelbarer Nähe zum Amphitheater eine Alarmanlage auf und ließ die Familie jäh zusammenschrecken. Ende des 5. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Das geht Ding Dong, Ding Dong, mit Flöten und mit Geige.